pink moon gonna get you all. And it's a pink moon. Yes, a pink moon. Pink, pink, pink, pink moon. Sabado. Seitdem Don keine Wohnung mehr hatte, war das Buchantiquariat Leseratte seine Zuflucht. Immer, wenn er tagsüber nicht wusste, wohin, besonders wenn es regnete, besuchte er die Leseratte und wurde vom Buchtrödler Heiner mit Kaffee mit Milch und Zucker versorgt. Er stöberte in Bücherstapeln und las einige Bücher an. Wenn ihm eines gefiel, kaufte er es, um es selbst zu lesen und irgendwann zum halben Preis wieder an Heiner zu verkaufen oder um es einem Mädchen zu schenken. Heiner galt als der netteste Buchhändler der Stadt. Jeden Tag kamen mindestens 5 Kunden, die ihm einen Korb alter Schinken verkaufen wollten, und weil Heiner nicht Nein sagen konnte, kaufte er wahllos jedes Buch. Seine Menschenfreundlichkeit hatte ihm ungewollt zum Messi werden lassen. Die Leseratte bestand aus überquellenden Regalen und meterhohen Bücherstapeln, die mitten im Raum standen. Heiner war schon mehrmals unter Bücherstapeln begraben worden. Er versorgte Kalle und dann mit Büchern, die sie für ihn auf dem Flohmarkt verkauften. Gewöhnlich lieh Kalle sich den Bus von seinem Onkel, um die Bücher zum Flohmarkt zu transportieren. Kalle betrat den Laden und traf Don an, der im Schaukelstuhl wartete und las. »Moin, Kalle. Na, willst du wieder mit Don den Flohmarkt unsicher machen? Do you want some books?« fragte Heiner. »Genau. Hast du schon 1 oder 2 Bücherkisten für uns parat?« »Nicht nur eine Kiste, sondern sogar eine Badewanne voller Bücher.« »Eine Badewanne?« Heiner führte die beiden an einigen gefährlich hohen Bücherstapeln vorbei in sein Lager, wo eine Messingbadewanne voller Bücher stand. »Die habe ich letzte Woche bei einer Wohnungsauflösung bekommen. Eigentlich wollte ich sie in meiner Wohnung einbauen, aber jetzt gefällt sie mir nicht mehr. Nehmt sie einfach mit und macht damit, was ihr wollt. Das Geld für die Bücher teilen wir, wie immer.« So trugen Heiner, Kalle und Don die Badewanne aus der Leseratte und stellten sie in den Bus. »Puh, geschafft. Bulli tiefer gelegt. Ich fahre jetzt mit dem Krams nach Hause. Darf ich erfahren, wo ich dich morgen abholen kann?« Don übernachtete fast jede Nacht bei einer anderen Frau und war sogar beim Pizzabringdienst Pizzaflitzer als Casanova bekannt. Am Morgen nach einer Liebesnacht bestellte er sich gern eine Pizza und wurde jedes Mal gefragt, wo die Pizza denn heute hinflitzen solle. Don wollte nicht offenbaren, dass er noch nicht wusste, wo er die Nacht verbringen würde, also antwortete er flapsig, »Bei der Königin von England. Sie wird mir morgen früh ihren Rolls-Royce leihen und mich bei dir vorbeischicken.« Morgens um 6 klingelte es bei Kalle an der Tür. »Moin, Kalle, gut geschlafen?« »Keine Fragen vor dem zweiten Kaffee, bitte.« »Kaffee ist eine gute Idee. Ich habe die letzte Nacht durchgemacht.« »Na toll. Und ich muss den ganzen Tag deine Müdigkeit ertragen.« »Ich bin fit. Ich war letzte Nacht im Burundi Black.« »In dieser alten Dorf-Hippie-Disco-Car-Schemme, in der Frauen mit Dauerwellen wie in den 80ern tanzen, betrunkene Altrocker ihre Pubertät nachholen und schwarze Asylanten einsame, mopplige Frauen zum Heiraten suchen?« »Ja, genau. In der besten Diskothek der Welt, wo die Preise stimmen, wo man jederzeit ein Joint bekommen kann, wo jede Woche die gute Musik in der gleichen Reihenfolge läuft, wo jeder Mensch er selbst ist und Frauen barfuß tanzen.« Kalle unterbrach. »Aus alten Flaschen lernt man trinken.« Und trank. Don fuhr fort. »Die einzige Disco ohne Disco-Chicks und Checkers. Genau dort habe ich letzte Nacht eine süße Schnecke kennengelernt. Sie stand an der Tanzfläche. Ich tanzte auf der Tanzfläche und weil sie gern lachte, hatte sie ein Auge auf mich geworfen, um sich zu zerstreuen, wie sie es mit einem Hampelmann gemacht hätte. Sie trug pinken Lippenstift. Ihre Lippen sahen wie 2 pinke Monde aus.« »Und dann hast du sie sicherlich sofort auf der Tanzfläche beschlafen.« »Nein, sie war zu jung und zu betrunken. Aber ich habe Rudimente ihrer Telefonnummer.« »Zu jung?« »Ja, sie ist erst 17 und hat die Steuermarke von Zigaretten auf ihr Geburtsdatum auf ihrem Terso geklebt, um in die Disco reinzukommen. Sie wirkt jedoch älter, weil sie schon einiges in ihrem Leben durchgemacht hat. Sie sagte, sie lebe ihr Leben mit 3-facher Geschwindigkeit, um überhaupt zu bemerken, dass sie im Leben ist. Gestern hatte sie ihr Realitätstraining von der Psychiatrie, um sich wieder an das normale Leben zu gewöhnen.« »So, warst du also eine 17-jährige Bekloppte?« »Sie ist Borderlinerin mit Bulimie und anorektischen Zügen in Verbindung mit einer intensiv kuscheligen Persönlichkeitsstörung.« Kalle unterbrach. »Jedem Bierchen sein Pläsierchen.« Und trank. Don fuhr fort. »Beim Einstellungsgespräch in der Psychiatrie gibt es einen Fragebogen, mit dem man herausfindet, was man hat. Und Elvira konnte alle 13 Borderline-Fragen mit einem klaren Ja beantworten.« »Sammelst du eigentlich bekloppte Menschen?« »So wie du Briefmarken. Außerdem bist du das Prachtstück meiner Sammlung.« Don konnte wie üblich damit rechnen, mit dieser Bemerkung alle weiteren Sticheleien mit sofortiger Wirkung zu unterbinden. Kalles Wunderpunkt war sein Fabile für Briefmarken aus totalitären Staaten. Seine Sammlung bestand aus 12 mit Diktatoren gefüllten Briefmarkenalben, mit einer Ordnung geführt, die jedem seiner ehemaligen Lehrer das Herz aufgehen lassen würde. Auf dem Flohmarkt angekommen, suchten sie sich ein freies Plätzchen und packten die Wanne aus. Als Don damals auszog und seinen gesamten Besitz verkaufte, wurde es für die beiden ein Hobby, auf dem Flohmarkt zu verkaufen, besonders wenn das Geld knapp war, was ein chronischer Zustand war. Don kannte fast alle polnischen Radio- und türkischen Krimskramshändler persönlich, während Kalle sich auf Metal-CDs und Briefmarken spezialisiert hatte. Beide konnten ebenso gut handeln wie schnorren, was daran lag, dass Schnorren nichts anderes ist als Verkaufen ohne Wareneinsatz. »Wenn das Wetter so bleibt, dann können wir auch baden gehen«, schlug Don vor. Er hatte in der letzten Nacht nicht geduscht und freute sich auf ein Bad. »Baden gehen werden wir so oder so. Wir haben doch unsere eigene Wanne zum Planschen dabei. Du musst sie nur mit Wasser füllen.« »Wir holen uns einfach Wasser aus dem Sportheim.« »Also 100 Liter brauchen wir mindestens. Wir haben 4,5 Liter Flaschen, also musst du nur rund 15 Mal laufen. Und die Wanne ist voll. »Du meinst, jeder von uns muss 8 Mal laufen.« »So können wir es auch machen.« Don holte die Bücher aus der Wanne heraus und platzierte sie liebevoll davor. Dann liefen sie abwechselnd in das Sportheim und holten Wasser von der Toilette. Klaus, der Wirt, war erstaunt, dass zwei verschlafene Gestalten mehrmals auf seine Toilette rannten, um Wasser abzuzapfen. Beim dritten Mal beschwerte er sich. »Jetzt müsst ihr aber auch was trinken.« »Na gut, 2 Bier bitte.« »Die Wanne ist voll. Juhu!« Sie zogen ihre T-Shirts aus, verstauten ihre Geldbeutel im Auto, setzten sich nebeneinander in die Wanne und ließen ihre Beine herausbaumeln. »Na, Don, ist es kein Traum von dir, in dieser Wanne zu leben wie Diogenes in der Tonne?« »Wenn die Haut nicht so schrumpeln und runzeln würde, wäre alles optimal. Doch ohne Wohnort lebt es sich besser. Mit so einer Wanne fängt doch alles wieder von vorne an. Zuerst kümmert man sich um das Wasser, dann reinigt man die Wanne mit Meister Propper, dann kauft man einen Regenschirm und eine Topfpflanze. Dann braucht man einen Zaun, damit die Wanne nicht geklaut wird, und irgendwann hat man eine riesige Villa, um die man sich den halben Tag lang kümmern muss.« Kalle unterbrach. »Es kann der Frömmste nicht den Frieden trinken, wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt.« Und trank. Don fuhr fort. »Mein Leben ist spannender, wenn ich morgens nicht weiß, wo ich gerade aufwache, wenn ich mittags nicht weiß, wo ich den Tag verbringe und abends wo und mit wem ich die Nacht verbringe.« »Also, ich finde es spannender, wenn ich mich abends auf meine Couch setze und überlege, welches Fernsehprogramm ich schaue, welche CD ich höre oder welchen Comic ich lese. Spannung entsteht für mich durch Auswahl und nicht durch Beliebigkeit und Chaos.« »Das kannst du gerne spannender finden. Ich bin nicht missionarisch tätig. Ich denke auch nicht, dass alle Menschen ohne Besitz leben sollten. Ich merke nur, dass mir das Leben mehr bietet, seitdem ich nichts mehr besitze.« »Mehr Hunger, mehr Durst und mehr Kälte?« »Das auch, aber auch mehr Liebe, mehr Überraschung und Menschlichkeit. Ich komme durch das Schnorren automatisch mit den unterschiedlichsten Menschen ins Gespräch.« »Ich bin immer froh, wenn ich mich nicht mit fremden Menschen unterhalten muss. Die meisten Menschen sind nur leere Hüllen, die nachplappern, was ihnen vorgeplappert wird.« »Schätzchen, diese Hüllen bergen interessante Eigenschaften, Erlebnisse und manchmal Humor. Viele der Menschen, die ich kennenlerne, sind wie Bücher, die ich allerdings nicht von vorne nach hinten lesen kann.« Kalle unterbrach. »Der erste Einschluck zählt.« Und trank. Don fuhr fort. »Wenn ich mich mit ihnen unterhalte, dann springe ich immer von Kapitel zu Kapitel, lese hier eine Seite, dort einen Satz und so verstehe ich nach und nach ihre Lebensgeschichte.« »Die leider meistens miserabel geschrieben ist. Deine Geschichte ist zumindest unterhaltsam. Ich habe noch keinen Menschen kennengelernt, der gewollt ohne Besitz lebt.« »Danke, Kalle. Bukowski hätte sich über uns gefreut.« »Ich glaube nicht. Ich habe viel zu wenig Sex und du zu viel Potenz.« »Fragst du dich eigentlich auch manchmal, ob du vielleicht nur eine Figur in einem schlechten Roman bist? Von Drunk Z gibt es eine Geschichte, in der er schläft und träumt, ein Schmetterling zu sein. Nachdem er aufwacht, fragt er sich, ob er Drunk Z ist, der träumt, ein Schmetterling zu sein, oder ob er vielleicht der Schmetterling ist, der träumt, Drunk Z zu sein. Mir geht es genauso.« Kalle unterbrach. »Wenn das Bier nicht zum Propheten kommt, muss das Prophet zum Biere gehen.« Und trank. Don fuhr fort. »Manchmal denke ich, ich bin nur der Protagonist in einem Buch, das jemand anders schreibt. Manchmal wünsche ich mir, dass ich aufwache und endlich von meinen außerirdischen Eltern abgeholt werde, die mich nur versehentlich in dieser Welt abgesetzt haben.« »Ehrlich gesagt ist mir das Schnuppe, solange ich ein Bier in meiner Hand halte. Stell dir vor, ich wache jetzt plötzlich auf und merke, dass ich ein Autor bin, der gerade kein Bier im Haus hat und kein Heavy Metal mag. Schlimmer geht's nicht.« »Ich habe weder ein Haus noch mag ich Heavy Metal. Bin ich so schlimm?« »Nein, solange ich nicht aufwache und plötzlich du bist, ist alles gut. Und solange du nicht der Autor bist, der meine Lebensgeschichte schreibt. Ich kann mir schon vorstellen, wie das aussieht. Hippie-Idealist mit Erfolg bei den Frauen, kümmert sich um schizophrenen, zynischen Metaller ohne Erfolg im Leben.« »Ich sehe das anders. Intelligenter Metaller mit realistischer Weltsicht hilft gescheiterter, aber dennoch genialer Randexistenz einen Platz in der Welt zu finden.« »Betrachtest du meine Psychose als eine realistische Weltsicht?« Nein, das nicht, aber jeder Mensch hat seine Macken. Erzähl jetzt bitte nicht wieder von deiner Freundin mit dem Runzelpunzelpo. Nein, ich meine eher die psychischen Macken. Ich könnte dir jetzt eine lange Liste von meinen Freundinnen mit all ihren Problemchen aufzählen, aber ich lasse es lieber. Danke. Wie lange willst du eigentlich ohne Besitz leben? Spätestens wenn du Kinder bekommst, und bei dir halte ich es für sehr wahrscheinlich, dass irgendwann ein Unfall passiert, wirst du eine Wohnung und eine Arbeit brauchen. Vielleicht ein Jahr, vielleicht ein Leben. Irgendwann werde ich mir eine bunte Kommune in Australien oder Nepal suchen, wo ich meinen Lebensabend verbringe. Und warum haust du nicht endlich ab? Wenn du so weiterlebst, dann sitzt du irgendwann als Obdachloser mit einem Korn in der Fuzu, stinkst und beschwerst dich über die Ungerechtigkeit der Welt. Du hast doch eigentlich nichts, was dich hält. Doch, meine Feen. Ich hänge an ihnen und eine Woche ohne sie ist für mich nicht wünschenswert. Apropos Feen, ich werde jetzt losziehen und ein paar Gastgeschenke suchen. Pass bitte auf die Wanne auf. Ist in Ordnung, wenn ich reinpinkeln darf. Immer wenn Don auf einem Flohmarkt war, suchte er nach Gastgeschenken. Er mochte nicht ohne Geschenk bei einer Frau übernachten. Also hatte er immer ein paar Kleinigkeiten in seinem Rucksack. Er ging los und kaufte hier eine kleine Vase für Horny Lorny, dort ein Fußkettchen für Hildewilde, hier ein Bartikrock für Trixie und dort ein Präservativkästchen für seine nächste Geliebte. Don liebte es, über den Flohmarkt zu flanieren und sich die einzelnen Stände anzuschauen. Jeder Stand erzählte eine eigene Geschichte. Oft konnte Don erkennen, wo eine Familie die letzten Urlaube verbracht hatte, wo ein Sterbefall eingetreten war. Aus der Ferne entdeckte Don das hübsche Gesicht von Jacqueline, die seit etwa 6 Jahren jedes Wochenende ihren gesamten Hausrat verkaufte, um unbeschwert nach Sri Lanka auswandern zu können. Besonders das Handeln sagte viel über die Persönlichkeit aus, die vor ihm stand. Wenn der Preis einer Ware überteuert war, ließ das entweder auf einen schmierigen Geizhals schließen oder auf einen armen Schlucker, der sein letztes Hab und Gut verkaufen musste. Don liebte diese bunte Freihandelszone. Nachdem er eine Runde gedreht hatte, kam er zurück zu Kalle, der aus der Wanne heraus einem in Begeisterung geratenen Studenten Buchpreise nannte. Anschließend ging Kalle los und Don stieg in die Wanne. Er genoss das Bad in der Wanne und las ein Buch über die Serengeti. Es fiel ihm zu spät ein, dass Kalle ihm gedroht hatte, in die Wanne zu urinieren. Er konnte einige Bücher verkaufen. Bücher für die Wanne war sein Verkaufsmotto. Zwischendurch kamen ein paar Kinder vorbei, denen er zum Schrecken der Eltern für 20 Pfennig pro Badewannenhopse eine Abkühlung verschaffte. Nach einer halben Stunde kam Kalle freudestrahlend zurück. »Schau her, ich hab sie, und das für nur 15 Mark!« Kalle zeigte Don eine unscheinbare schwarze Briefmarke, die er in der Hand hielt. »Ich sehe nur ein Schnipsel. Hast du ernsthaft 15 Mark für dieses kleine Stück Papier ausgegeben?« »Das ist kein kleines Stück Papier, sondern der Buddha von Bamiyan. Diese Marke gibt es nur 300 Mal auf der ganzen Welt. Sie sollte 1954 in Afghanistan veröffentlicht werden. Die Moslems wollten jedoch keinen Buddha auf ihrer Briefmarke sehen.« Also wurde die Ausfuhr der Marke gestoppt und fast alle Exemplare wurden verbrannt. Heißt das, wir werden Millionäre? Nein, mehr als 12 Mark ist diese Marke nicht wert, aber es ist der Buddha von Bamiyan. Na und? Satt werden wir von ihm auch nicht? Kulturbanause, nur weil du deinen gesamten Besitz verkauft hast, heißt das nicht, dass diese Marke nicht toll ist. Selbst wenn diese Marke so toll ist, habe ich trotzdem Hunger. Mach es einfach wie Buddha. Stell dir vor, alles wäre nichts, dann ist auch dein Hunger verschwunden. Ich werde dir diese Marke auf jeden Fall nicht zum Essen überlassen. Außerdem bist du doch der Buddhist in unserer Runde, der auf alles steht, was mit Buddha zu tun hat. Ja, aber ich mag keine Briefmarken. Das kommt noch. Briefmarken sammeln ist wie Whisky trinken. Man muss erst ein gewisses Alter erreicht haben, um beides genießen zu können. Und Whisky ist wie Buddhismus light. Ich trinke eine Flasche und bin sofort glücklich, ohne lange meditieren zu müssen und komischen Meistern mein Geld zu geben. Nein, nein, nein, Kalle. In der Meditation erkennt man, dass alles nur Lug und Trug und Blendwerk ist und eigentlich leer. Und mit dieser Erkenntnis verschwindet auch das Leid. Beim Whisky trinken denkt man nur, dass man tiefe Erkenntnisse findet. Am nächsten Morgen wacht man auf und fühlt sich dreckig. Nee, Don. Beim Whisky trinken meditiert man auch und erkennt zusätzlich, dass alles Leid eigentlich gar nicht so schlimm ist, weil es ab einem gewissen Pegel zu strahlen beginnt. Ja, Kalle. Aber Meditation geht noch tiefer. Man erkennt, dass Wörter nur eine unzureichende Beschreibung für diese Welt sind. Und man nimmt ohne Worte wahr, klar und rein, ohne Zwischenschaltung des Verstandes. Genau, Don, so ist das beim Whisky. Man schlürft einen Schluck und weil man nicht ansatzweise Wörter für den Geschmack und den anschließenden Zustand hat, lässt man die Beschreibung einfach bleiben und genießt und schlürft. Ja, und trotzdem geht Buddha noch weiter. In tiefer Meditation gibt es kein Gut und Schlecht mehr, keine Götter und kein Leid. Als Nihilist lebe ich doch immer in einem Zustand ohne Gut und Schlecht, ohne tiefschürfende Erkenntnisse über den Sinn dieser Welt. Aber als Bonus habe ich zusätzlich den Genuss meiner Leiden und meine unzureichende Sprache, mit der ich Buddhisten quälen kann. Außerdem ist Buddhismus nicht sexy. Wer zuletzt trinkt, trinkt am besten. Punkt. Schau mal, was ich mir noch gekauft habe. Karl eröffnete seinen Rucksack. Eine original Manowar-CD für 3,50. Er holte die CD hervor. Ein Satz billige Plektrin für meinen Bass. Er holte die Plektrin hervor. Und eine gefälschte Ray-Ban-Sonnenbrille. Er setzte die Brille auf. Wow, mit dieser Brille siehst du wie ein amerikanischer Polizist in einem 80er-Jahre-B-Movie aus. Karl setzte sich wieder zu Don in die Wanne. Eigentlich wollte ich wie ein Pornodarsteller aussehen. Die Pornowelt wartet sicherlich auf einen Darsteller wie mich. Ich gehe mir jetzt erstmal einen Döner kaufen. Passt du wieder auf die Wanne auf? Na klar, wenn niemand was klauen will, dann knalle ich ihn ab. Kalle unterstrich seine Autorität, indem er mit einer Hand eine Pistole formte, abdrückte und den imaginären Rauch in der Luft verpustete. Don kaufte sich einen Döner mit wenig Tzatziki und promenierte döneressend an den Polen und Russen vorbei zurück zur Wanne. Was er dort sah, gefiel ihm nicht. Kalle prügelte sich mit einem anderen Metaller. »Schimanski, New Metal Freak, ich mach dich fertig!« schrie Kalle, holte mit seiner Rechten aus und traf ihn am Ohr. Die Lippe des anderen blutete bereits. Er schrie, »Scheiß Manowar-Fan, wenn ich mit dir fertig bin, kannst du deine Gedärme vom Boden kratzen!« Er schlug zu. Kalle fiel zu Boden. Staub haftete auf seiner nassen Hose. Don wickelte seinen Döner ein und stellte sich zwischen die beiden Parteien. »Hey, stopp, was ist hier los?« Kalle zeigte auf den anderen Metaller. »Ich hab die Manowar-CD in den Ghetto-Blaster gelegt und dann kam dieser Assi vorbei und meinte, Manowar sei Tunten-Metal.« »Das meine ich nicht nur, das ist so«, sagte der andere, lachte und wischte sich seine blutende Lippe an seinem T-Shirt ab. »Du bist doch selber eine Tunte mit der langen Haaren und dem blöden Ohrring«, sagte Kalle und stand wieder auf. Er ging in Kampfposition und hielt seine Fäuste vor die Brust. »Don, geh bitte kurz zur Seite.« Er stampfte auf den anderen Metaller zu. »Gestatten, Kalle ist mein Name, Kalle Bass.« »Und ich bin Edi«, sagte der andere und sie gingen wieder aufeinander los. Don verstand nicht, was das Ganze sollte und setzte sich verständnislos wieder in die Badewanne. Nachdem auch Kalles Lippe blutete und Edi mehrmals auf den Boden gefallen war, gaben sich die beiden die Hände, klopften sich auf die Schulter und Edi verschwand mit den Worten, »Und Manowar ist doch Tunten-Metal.« Kalle setzte sich wieder in die Wanne zu Don. »Eigentlich hat er recht, Manowar ist Tunten-Metal. Aber ich lasse mich nicht gerne bei meinem Schönheitsbad stören, also habe ich ihm gesagt, dass er selber eine Tunte sei. Den Rest hast du gesehen.« »Metaller sind komisch mit ihren Ritualen.« »Das mag sein. Die meisten Rituale kennst du zum Glück nicht. Wenn du wüsstest, wie ich meine Kutte geweiht habe, würdest du mich nicht mehr ernst nehmen.« »Du hast deine Kutte geweiht?« »Mit allem, was dazugehört.« »Und ich dachte immer, Metal-Kutten wären nichts anderes als Schnuffeltücher für Erwachsene. Du bist also doch ein religiöser Mensch, mit geweihter Kutte und einem lächelnden Buddha.« »Beleidige mich jetzt nicht. Beides sind für mich nur Symbole. Die Kutte bedeutet Zugehörigkeit zu den rockenden Menschen. Der Buddha steht für die Freiheit der Meinung. Von mir aus darf man alles sagen, nur nicht, dass Manowar Tunten-Metal sei. Sowas darf man nur denken, es sei denn, man ist Kalle Bass. Habe ich dir eigentlich schon erzählt, dass ich manchmal gerne eine Tunte wäre?« Kalle legte seine Hand flach auf Dons Bauch. Don schaute ihn fassungslos an. »War nur ein Witz, ich wollte dich wieder...« Don legte seine auf Kalles Hand. »Habe ich dir schon erzählt, dass ich mich gestern doch auf die 17-Jährige eingelassen habe?« Ich hatte wilden, heißen Sex mit ihr. Unsinn. Doch, hatte ich. Auf dem Disco-Klo. Es hat sich einfach so ergeben. Wir haben zusammen getanzt, dann haben wir etwas enger miteinander getanzt und dann säuselte mir Elvira ins Ohr, dass sie heiß sei. Und dann hast du sie zum Kochen gebracht. Ja, es ging nicht anders. Kalle, du weißt, das, wofür ich immer glühte, ist der jugenderste Blüte. Ach ja, coito ergo sum und de flora et labora, hätte mein Lateinlehrer gesagt. Und when an apple is green, it is ready to pluck. When a girl is 15, she is ready to fuck, hätte mein Englischlehrer geantwortet. Ich konnte nicht anders. Ich sah sie tanzen, ich sah ihre verführerischen Lippen und stellte eine These auf, die sich anschließend bestätigte. Sie ist eine Dezibella. Eine Duzibella? Eine Dezibella. Ein Mädchen, das beim Orgasmus die 90-Dezibel-Grenze überschreitet. Auf dem Disco-Klo? Kalle brüllte. Oh, oh, oh, Don Joe, gib mir dein Donny Johnny. Er beruhigte sich wieder. Dann höre ich lieber Manowar. Die schaffen 130 Dezibel. Und außerdem war Elviras Po so fest, dass ich nicht einmal reinkneifen konnte. Und Manowar sind hart wie Stahl. Es wurde Mittag. Die Sonne brannte unerträglich und die Ware wurde gemächlich in Autos, Fahrradtaschen und Jutebeuteln verstaut. Einige verramschten ihre letzten Bestände und der Flohmarkt ging zu Ende. Am frühen Nachmittag saßen nur noch Karl und Don auf dem Platz in ihrer Wanne, Händchen haltend. Sie tranken Bier und betrachteten den öden Schützenplatz um sich herum. Kalle, man hat uns verlassen. Wehe, du lässt das Wasser raus. Don hatte wieder etwas gelernt. Manowar ist Tunten-Metal, aber das sagt man lieber nicht. Kalle hatte die Krönung seiner Sammlung gefunden, den Buddha von Bamiyan, den er in einem Album zwischen Lenin, Adolf Hitler, Kim Il-sung und Stalin verstaute. Sie kamen sich etwas verbummelt vor.